Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 49 des Gabelbissen Podcast. Ihr könnt euch sicherlich noch an die letzte Folge, an die 48 erinnern, wo ich euch ein paar klassische Vorarlberger Gerichte präsentiert habe. In gewisser Hinsicht bleiben wir der letzten Sendung treu. Und zwar geht es heute um einen Schmarrn. Aber nicht um irgendeinen Schmarrn, sondern um den legendären Kaiserschmarrn. Der Kaiserschmarrn ist ja der bekannteste Vertreter unter den süßen Köstlichkeiten von Österreich. Den kennt man weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Er wird übrigens auch gerne in Tschechien und Bayern serviert, aber man findet ihn eigentlich international überall. Wenn irgendwo was ein bisschen österreichisch ist, dann gibt es in der Regel auch einen Kaiserschmarrn. Er ist typisch als Dessert serviert, aber man bekommt Kaiserschmarrn auch klassischerweise als eine süße Hauptspeise. Davor vielleicht ein Supperl, dann eine schöne große Portion Kaiserschmarrn. Ja, Herz, was willst du mehr? Ja, man könnte eigentlich ja auch schon fast sagen, dass der Kaiserschmarrn in gewisser Hinsicht ein kulinarischer Botschafter ist. Im Grunde ist er ja eigentlich ein ganz einfaches Gericht, aber auf der anderen Seite erfordert er doch ein gewisses Maß an Geschick, an Fingerspitzengefühl. Ja. Ist das Schwierige am, unter Anführungszeichen Schwierige am Kaiserschmarrn ist es, dass er außen knusprig ist, aber innen schön zart. Ja, was kommt rein? Ich habe gesagt, ist einfach, ist auch so. Es kommt rein Mehl, Milch, Eier, Butter, Zucker und etwas Salz. Ja, und optional, wer möchte, kann in den Kaiserschmarrn auch noch Rosinen reingeben. Da scheiden sich wie in den meisten Fällen aber wieder mal die Geister. Die einen sagen, Kaiserschmarrn ohne Rosinen ist kein Kaiserschmarrn. Ich persönlich bin da ein bisschen anderer Ansicht. Mir persönlich schmeckt einfach ohne Rosinen viel, viel besser. Schmarrn, was ist das eigentlich? Schmarrn oder auch ein Sterz, die sind ja durchaus miteinander verwandt, gehen, wie ich euch schon in der letzten Folge erzählt habe, auf die bäuerliche Küche zurück. Es war ein einfaches Gericht, man benötigt nicht viel dafür. Auf der einen Seite Mehl, Schmalz und Milch, das wäre die ganz einfache Variante vom Schmarrn. In puncto Kochgeschirr war nicht viel erforderlich, es reicht in der Regel eine ganz normale Pfanne aus. Ihr könnt euch sicherlich wieder mal letzte Folge erinnern, da habe ich euch das ja auch erzählt, dass man das früher als Pfannengericht alles gemacht hat. Ja, und dann, wenn der ganze Schmarrn fertig war, wurde der gleich im Gefäß mehr oder weniger zerrissen und dann auch gleich darin serviert. Auch heute, wenn man zum Beispiel auf einer Skihütte oder wo ein Kaiserschmarrn bestellt, wird der traditionellerweise in einer kleinen Pfanne serviert. Macht das Ganze irgendwie, wie soll man sagen, uriger und ja, das Auge isst ja mit. Da schmeckt es natürlich gleich am Längen besser. Ja, aber der Schmarrn selbst war ja nicht nur bei den Bauern beliebt, sondern auch bei den Holzarbeitern, sprich bei den Holzknechten in den Alpenregionen. Und das hatte auch wieder mehrere Gründe. Aber auf der einen Seite ist ein Schmarrn wirklich einfach zuzubereiten und man braucht, wie ihr vorher gehört habt, nicht wirklich viele Zutaten. Ja, und zu guter Letzt, das war auch noch sehr, sehr wichtig für die Holzarbeiter, denn wir wissen ja, früher war das nicht so leicht wie heute. Da hat man einfach viel Kraft benötigt, ja, und wer viel Kraft braucht, braucht auch viel Energie. Und der Schmarrn war einfach sehr, sehr sättigend. Im Waldviertel gibt es übrigens ein vergleichbares Gericht zu dem Ganzen, das auch bei den Waldarbeitern seinerzeit sehr beliebt war, und zwar das Erdäpfelschöberl. Erdäpfelschöberl ist auch ein sehr einfach zuzubereitendes Gericht, das aber aufgrund der Zutaten sehr, sehr sättigend ist und auch dementsprechende Energien liefert. Aber dazu werde ich euch mal in einer eigenen Folge etwas erzählen. Schmarrn hat übrigens auch schon relativ früh Erwähnung gefunden, und zwar erstmalig im Jahre 1563, und zwar durch den Theologen Johannes Mathesius. Der hat seinerzeit eine Hochzeitsrede gehalten und da hat er vom feisten Schmarrn berichtet. Durchbruch, bis der erreicht wurde, das hat noch länger gedauert. Ja, so circa ab dem 18. Jahrhundert galt der Schmarrn als salonfähige Speise. Sprich, zu der Zeit hatte er erst den Weg in die bürgerliche Küche gefunden. Davor hat man das nicht gegessen, weil man kann ja kein arme Leut essen. Wie Gottes Willen, das geht doch nicht. Aber irgendwann hat man dann doch erkannt, das einfache Essen ist ja doch ganz gut. Und so wurde es einfach in die bürgerliche Küche aufgenommen. Wenn man so recht überlegt, im Endeffekt heutzutage nichts anderes. Wenn man so 15 Jahre, 20 Jahre zurückdenkt, die Kuttelsuppe zum Beispiel, das hätte man nie in besseren Restaurants, weil wir um Gottes Willen Kutteln, das bekommen maximal die Hunde, aber und die, ja, die sich nicht so leisten können, essen halt Kutteln. Heutzutage Kuttelsuppe, ganz was Feines. Aber weg von den Kutteln kommen wir wieder zum Schmarrn. Schmarrn kommt übrigens aus dem Oberdeutschen und zwar vom Wort Schmäher. Und Schmäher bezieht sich im Oberdeutschen auf Schweineschmalz oder auf Schmiere, Schmieren. Also man kann es eh hören, Schmäher klingt doch ähnlich wie Schmiere oder Schmieren. Im Wienerischen ist der Schmarrn aber noch mehr als nur eine Speise, weil man jetzt sagen wird, ach so ein Schmarrn, heißt es im Endeffekt nichts anderes als na, so ein Blödsinn. Oder den Schmarrn kannst du gleich halten. Diesen Blödsinn, das nichts Gescheite, kannst du eigentlich gleich behalten. Sprich, im wienerischen Dialekt ist der Schmarrn oder der Schmarrn negativ behaftet. Aber nicht bei der Speise, das sage ich gleich. Speise ist natürlich nicht negativ behaftet. Ja, und wie ist denn jetzt der Kaiserschmarrn entstanden? Das möchte ich euch mal auf zwei Weisen erklären und fangen wir mal mit der netteren an. Und zwar gibt es da einige Sagen, wie der Kaiserschmarrn zum Kaiserschmarrn wurde. Hundertprozentig genau kann man es heutzutage wirklich nicht mehr sagen. Ihr wisst ja von anderen Gerichten, da kann man es auch nicht sagen. Und beim Kaiserschmarrn haben wir das Gleiche. Da gibt es die verschiedensten und wirklich netten Theorien oder Sagen, wie der Kaiserschmarrn entstanden ist. Generell vermutet man, dass der Kaiserschmarrn auf Kaiser Franz Josef I. zurückgeht, dass es zu der Zeit in etwa entstanden ist. Und wir wissen ja, vielleicht noch von einer der ersten Folgen, dass Kaiser Franz Josef I. war ja bekannt dafür, dass er eher eine spartanische und somit einfache Küche geliebt hat. Sprich, der wollte jetzt nicht allzu groß tafeln. Am liebsten war ihm, wie wir ja wissen, Rindsupperl oder ein schöner Tafelspitz. Und das ganz im Gegensatz übrigens zur Kaiserin Maria Theresia, die ja einige Zeit vor Franz Josef I. war. Bei der war es üblich, groß zu tafeln, da wollte man eine aufwendige Küche haben. Ja, und der Franz Josef ist ja auch bekannt dafür, dass er verheiratet war mit der ebenfalls sehr bekannten und sehr beliebten Kaiserin Elisabeth oder auch der Sissi. Übrigens nur kurz, Sissi schreibt man in der Mitte nicht mit Doppel-S, sondern nur mit einem S. Also Sissi würde man eigentlich aussprechen, aber umgangsmäßig wird eigentlich immer Sissi gesagt. Aber geschrieben nur mit einem einfachen S. Ja, und das damalige Kaiserpaar eben liebte zum Beispiel das Salzkammergut sehr. Ja, und eine der Kaiserstädte der Kaiserortschaften im Salzkammergut ist und wird immer bleiben Bad Ischl. Bad Ischl, ja, da war das Kaiserpaar eigentlich immer zur Sommerfrische oder auch so mal im Sommer einfach mal ein Wochenende lang. Und dort ging auch der Kaiser gerne auf die Jagd. Ja, und bei eben so einer Jagd in der Region wurde ihm ein Holzfällerschmarrn serviert. Aber dadurch, dass der Kaiser ja zu Gast war, konnte man nicht einfach nur einen einfachen Holzfällerschmarrn machen, sondern man hat auf edlere Zutaten gesetzt und dadurch hat man einfach gesagt, okay, der uns bekannte Holzfällerschmarrn ist jetzt der Kaiserschmarrn. Das war mal die erste Theorie. Die zweite, die geht wieder nach Bad Ischl und war zwar waren Franz Josef und die Sisse da wieder mal auf Sommerfrische und der kaiserliche Küchenchef hatte da eine besonders schwierige Aufgabe. Sisse leidete zu der Zeit unter Zahnproblemen. Ob es jetzt nur wirklich Zu der Zeit war da generell, kann man halt nicht mehr sagen, aber sie hatte halt Probleme mit ihren Zähnen. Kennen wir ja alle, hat man ja ab und zu. Oder auch nicht. Ja, und da war es natürlich für den Koch die Herausforderung, er musste ein besonders leichtes Gericht für sie machen, das sie auch schön essen konnte. Also nichts Hartes, weil ja, bei Zahnproblemen eher kontraproduktiv. Und so hat er in den Büchern geblättert und bediente sich einem oberösterreichischen Rezept, und zwar dem Kaserschmarren. Ja, und er verfeinte natürlich das Gericht, weil es musste ja fürs Kaiserpaar sein. Und beim Servieren hat der Kaiser das irgendwie falsch verstanden und war der Meinung, er hätte Kaiserschmarren gehört und war ihm also mit der Meinung, man hätte das ihm zu Ehren gemacht. Ja, das wäre auch wieder eine Theorie, wie es zu dem Gericht kam. Eine ähnliche Theorie, die kennt man auch von Wien. Und zwar wollten da einige Köche der Kaiserin ein Gericht widmen. Und zwar einen eigenen Schmarren, den Kaiserinnen-Schmarren. Die Sisi war ja, wie wir vielleicht wissen, bekannt dafür, dass sie extrem auf ihre Figur geachtet hat. Also bei der Sisi gab es extrem strenge Diätpläne. Da wurde wirklich jede Kalorie genauestens untersucht. Man darf das nicht mit heutigem Wissen über Kalorien vergleichen. Das war damals schon anders, aber zu ihrer Zeit war sie sehr bedacht darauf, ja, nicht zu viel zu essen. Ja, und so haben eben die Köche dann versucht, ein, unter Anführungszeichen, leichtes, kalorienärmeres Gericht zu entwickeln. Und da war dann eben der Kaiserschmarrn entstanden. Die Sisi jedoch war nicht sonderlich angetan von dem Ganzen. Ja, und so blieb es dem Gatten nichts anderes über, als dass er es verzehren musste. Sprich, der Franz Josef hat es gegessen und so haben dann die Köche gemeint, naja, dann wird es halt nicht der Kaiserinnen, sondern einfach der Kaiserschmarrn. Ja, und eine nette Theorie zu dem Ganzen oder eine Sage hätte ich noch für euch. Und zwar geht die auf den Küchenchef am Hofe des Kaiserpaars zurück. Und der wollte dem Kaiser einfach mal zum Abendessen als Dessert Palatschinken machen. Ja, nur da gab es leider ein Problem mit dem Teig. Irgendwie ja, hielten die Palatschinken nicht wirklich zusammen. Das zerfiel irgendwie in der Pfanne. Es war alles zerrissen, alles ein Durcheinander. Aber man hat gedacht, entsorgen will man es nicht. Man serviert es ihm trotzdem. Ja, und angeblich soll dann Kaiser Franz Josef gesagt haben, ja, was serviert er mir denn da? Gängens, schicken's den Schmarrn in die Küche zurück. Ja, und so, weil er das Schmarrn genannt hat, wir wissen ja, ist ein bisschen negativ behaftet im Wienerischen, ist dann angeblich der Kaiserschmarrn entstanden. In späterer Folge soll es ihm dann übrigens auch geschmeckt haben. Das wären einmal die ja, eher schön umschriebenen Sachen. Die Historiker jedoch gehen auf eine komplett andere Herkunft vom Kaiserschmarrn zurück. Und zwar nach heutigem Wissensstand vermutet man die wahre Herkunft so aus dem südlichen Alpenraum von Österreich und auch teilweise Italien, beziehungsweise damals noch Österreich, Südtirol hat ja noch zu uns gehört. Und zwar vermutet man hier eine gewisse Veränderung bei der Namensgebung. Und zwar, wir kennen das ja vom Stille Postspielen, da sagt der Erste ein Wort dem Nächsten und am Ende kommt in der Regel immer was anderes raus. Ja, und dieser Effekt dürfte auch hier zu tragen gekommen sein. Und zwar vermutet man zwei Grundwörter als Ausgang. Auf der einen Seite das italienische Casa, oder auch im Spanischen kennt man Casa, und das bedeutet ja nichts anderes als Haus. Sprich, die Urform war mehr oder weniger ein Schmarrn des Hauses. Oder was auch möglich wäre, das wiederum dazu passt, dass er ein einfaches Essen war, dass er gerne in den Bergen gegessen wurde von Holzknechten und Bauern, dass das Ganze auf die deutsche Bezeichnung Casa zurückgeht, was nichts anderes ist als ein Senner. Sprich, ein Kaserschmarrn hat der Senner gemacht, einfach als Essen. Ja, und im Laufe der Zeit hat sich das Ganze dann mehr oder weniger in den Kaiserschmarrn umgewandelt. Es gab ja auch so im 19. Jahrhundert herum den Trend, dass man gewissen Speisen oder Gerichten, was auch immer, des Kaiser vorangesetzt hat. Mit dem Wort Kaiser hat man mehr oder weniger die Speise veredelt. Sprich, man wollte die ganz speziell hervorheben, dass das was Besonderes ist. Es ist so besonders, dass es eben auch der Kaiser will. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, beim Schwein gibt es zum Beispiel das Kaiserteil. Das ist ein ganz feines Schnitzelfleisch, anders als das, unter Anführungszeichen, klassische. Oder auch die Kaisermelange ist ja auch eine speziellere Variante der Melange, wie ich euch in der Kaffeefolge erklärt habe. Bei diesem ist man jedoch ziemlich sicher, dass es nicht wirklich mit dem Kaiserschmarrn zusammenhängen kann, denn da war er dann unter Anführungszeichen doch zu einfach. So ist man zumindest heutzutage unter den Historikern der Meinung. Aber trotzdem wird der Kaiserschmarrn eigentlich sehr, sehr gerne in die Verbindung mit unserer Donaumonarchie gebracht. Denn wenn man sich so recht überlegt, die Zutaten, die man dann in späterer Folge verwendet hat, waren ja eigentlich für die damalige Zeit, für die Stadtbevölkerung durchaus teurere Zutaten. Allein schon, wenn man die Rosinen hernimmt, weil Rosinen, gut, heutzutage kostet das nichts mehr, aber damals war das ja durchaus noch teuer. Ja, und aufgrund dessen bringt man es halt auch wieder mit dem Kaiserhaus in Verbindung. So, genug der ganzen grauen Theorie. Ich würde vorschlagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Sendung und da machen wir natürlich einen Kaiserschmarrn. Für zwei Personen, sprich zwei Portionen, benötigen wir 4 Eier, Größe M, 120 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker, 1/8 Liter Milch, eine Prise Salz, Butter oder wer möchte auch Margarine. Zunächst einmal trennen wir unsere Eier, sprich wir haben in einer Schüssel das Eiklar und in der anderen Schüssel den Dotter. Zum Dotter geben wir dann die Milch, die sollte nicht zu kalt sein, so Zimmertemperatur würde ich sagen, und auch noch den Zucker. Ja, und das wird dann mal schön verquirlt, verrührt. Wenn wir das gemacht haben, sieben wir noch das Mehl dazu und rühren schön kräftig um, dass wir einen Teig erhalten. Ja, und aus dem Eiklar machen wir jetzt einmal einen Eischnee. Und da geben wir einfach ein bisschen Salz dazu und dann wird das einfach schön aufgeschlagen, bis er wirklich ganz fest ist. Die Probe ist relativ einfach, man nimmt die Schüssel, dreht es mal kurz um. Wenn nichts rausrennt, dann ja, ist der Eischnee fertig. Wenn was rauskommt, dann war es vielleicht doch ein bisschen zu früh. Nein, natürlich nicht ganz umdrehen, man kann das auch mal kippen, dann sieht man eh, wie fest ist. Also nicht, dass ihr nachher eure Küche voller Eischnee habt, das will ich damit auch nicht bezwecken. Ja, und wenn wir dann den Eischnee haben, heben wir den ganz, ganz vorsichtig in unsere Teigmasse unter. Würden wir das nämlich zu fest machen, zerfällt der Schnee und dann haben wir den wunderbaren flaumigen Effekt beim Kaiserschmarrn ja nicht mehr. Wenn wir das alles haben, nehmen wir eine große Pfanne. Hier würde ich persönlich eher eine höherwandige verwenden, kann man aber auch eine niedrigere nehmen. Das ist dann euch überlassen. Und da geben wir mal die Butter rein und lassen die schön zergehen. Und wenn wir das haben, gießen wir unseren Teig rein und lassen ihn ein bisschen backen. Bei der Temperatur nehmt nicht zu viel, weil wenn ihr das zu hoch habt, könnte es nämlich sein, dass der Boden schon ziemlich dunkel ist. Aber innen drin ist es noch nicht wirklich gar. Also lieber ein bisschen weniger, dann dauert es halt länger, aber dafür habe ich dann einen schönen Boden. Ja, und da warte ich so lang, bis mehr oder weniger der Boden so bräunlich wird. Wenn es ein bisschen dunkel wird, auch kein Thema, aber bräunlich wäre ideal. Wenn ich das habe, versuche ich, den Kaiserschmarrn zu wenden und mache das Gleiche mit der anderen Seite. Sprich, ich backe so lange heraus, bis auch hier wieder eine braune Fläche entstanden ist. Ja, und wenn das dann soweit ist, dann nehme ich einfach mein Kochwerkzeug und zerteile den in der Pfanne. Und dann können wir auch schon servieren. Klassischerweise auf dem Teller, ein bisschen Staubzucker drüber, Streuzucker und wer möchte auch noch einen Zwetschgenröster oder ein Apfelmus würde sich auch wunderbar eignen oder was ihr halt sonst gerne an süßen Früchten dazu haben möchtet. Also ihr seht, an sich ist der Kaiserschmarrn ja eigentlich ein wunderbar einfaches Gericht, Die Schwierige an der Sache ist eigentlich nur, dass der Schnee nicht zerfällt und dass einfach die Außenflächen nicht so braun werden und dass er innen einfach noch immer schön flaumig bleibt. Aber ich denke, das schafft ihr schon locker. Ich meine, hört ihr mir schon eine Zeit zu und habt ihr schon so einiges probiert. Wenn ihr noch Fragen zur aktuellen Folge habt, dann könnt ihr mich wie immer gerne kontaktieren. Wie das geht, ja, ihr wisst, das gibt es an dem Abspann. Somit sage ich danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.